Alles diente dazu, einen immer besser koordinierten globalen Strom von Investitionen zu füttern, der beunruhigend mechanisch geworden war. Auch andere europäische Staaten, darunter Dänemark und Norwegen, beteiligten sich, ebenso das 1822 unabhängig gewordene Brasilien und weitere amerikanische Handelsmächte. Eine immer größere Rolle spielten kleinere private Kaufleute, eine wohlhabende Elite und große Unternehmen, die bisher für die Koordination des Handels gesorgt hatten oder Plantagenbesitzer gewesen waren. Diese Handelsunternehmen gewährleisteten, dass der Reichtum in Städte wie Liverpool, London, Bristol, Birmingham, Glasgow und Nantes floss. Sie sorgten dafür, dass Stoffe im Austausch gegen Sklaven an afrikanische Kaufleute geliefert, die versklavten Menschen nach Amerika verschifft und auf dem Rückweg Zucker, aber auch Baumwolle, Tabak und andere Plantagenprodukte geladen wurden. Unter den Menschen forderten diese zunehmend formalisierten und rassistischen Kapitalströme einen erschreckenden Tribut. Als das unabhängige Brasilien 1888 als letztes amerikanisches Land die Sklaverei abschaffte, waren zwischen 10 und 20 Millionen Afrikaner zwangsweise aus ihrer vorwiegend tropischen Heimat herausgerissen und über den Atlantik transportiert worden. Viele dieser Menschen starben, bevor sie überhaupt einen Fuß an Land setzten. Vor der Küste bei Kapstadt entdeckten Unterwasserarchäologen das Wrack des portugiesischen Schiffes São José Paquete de África, das im 18. Jahrhundert Schiffbruch erlitten hatte. Es ist ein gruseliger Friedhof aus Eisenstangen und Kupfernägeln, mit denen mehr als 400 gefangene afrikanische Männer, Frauen und Kinder auf dem Weg ins portugiesisch beherrschte Brasilien gefesselt waren, bevor stürmische See sie in den Tod riss. Berichte aus erster Hand stammen von befreiten afrikanischen Sklaven wie Olaude Equiano Gustavus Vassa und Ignatius Sancho. Sie machten die Schrecken der Gefangennahme und des Transports ebenso deutlich wie die rassistische, kapitalistische Einstellung der Europäer, die Menschen als Handelsware verkauften. Sancho schrieb: Schaut auf das elende Schicksal nahezu aller mit unserer unglückseligen Hautfarbe. Schaut auf Sklaverei und die Verachtung der Halunken, die mit unserer Arbeit den Reichtum scheffeln. Welchen Umfang der transatlantische Sklavenhandel hatte, ist noch heute umstritten. Aber mit Sicherheit hatte er langfristige Folgen für die west- und zentralafrikanischen Gesellschaften und Staaten. Nach Ansicht afrikanischer Historiker wie Walter Rodney und Joseph Inikari war er neben Dürre und Hungerstod ein wichtiger Faktor, der zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert dazu beitrug, die demografischen Verhältnisse im mittleren und südlichen Afrika zu verändern. Anhand historisch nachgewiesener oder geschätzter Zahlen für die Zahl der versklavten Menschen zeigen sie, dass Entvölkerung und ein starkes Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen die Folge waren. Europäische Mächte mischten sich zunehmend in die afrikanische Politik ein und finanzierten Überfälle zur Beschaffung von Gefangenen für den Handel. Auch das trug dazu bei, in West- und Zentralafrika eine lange Geschichte der ethnischen und religiösen Gewalt in Gang zu setzen. Die Folge war, dass Bevölkerungsgruppen weiter ins Gebirge oder in waldreiche Umgebungen abwanderten und eine Vorliebe für abgelegene Dörfer entwickelten, weil sie sich dort vor Angriffen sicher glaubten. So entstanden in den tropischen Wäldern im Süden Nigerias und im Norden von Kamerun politische und kulturelle Bruchlinien, die noch heute von Terroristengruppen wie Boko Haram ausgenutzt werden.